hören. Innenminister hat den Kriegszustand erklärt. Das heißt, die Fassen, lass dich mal denken. Der Bahnverkehr ist eingestellt, du bist gefragt. Die Kolonne liegt voll der Fahrt. Die Panzer, die Patrouillen in der Innenstadt. Also zählen sie die Straße leer. Am heute regiert das Militär. Du kannst dich gegen nichts verwehren. Kriegszustand! Dann zählt er jetzt im Witz. Kriegszustand! Verriegelt Türen und Fenster. Kriegszustand! Dann wart auf das Ende. Kriegszustand! Der Spannungsfall ist ausgerufen. Als Zivilbürger hast du keine Rechte mehr. Die Verfassung, die Gesetze beschützen niemanden, sie existieren nicht mehr. Militärkolonne in voller Fahrt. Der Panzer, den Patrouillen in der Innenstadt. Ansonsten sind die Schüsse leer. Am heute regiert das Militär. Du kannst dich gegen nichts mehr wehren. Kriegszustand! Erzähl den letzten Witz. Kriegszustand! Verriegel Türen und Fenster. Kriegszustand! Und wart auf das Ende. Kriegszustand! Dann bemerkst du's, du erkennst es. Dein letzter Hilfekurs war doch zu etwas wert. Na los, beweis es, sehr schön zeig es. Weil Training am Mann ist nie verkehrt. Dann verstehst du's, dann begreifst du's. Wozu Terror und Krieg tut es. Zu viele Menschen und keine Lösung. Was soll man machen als Politiker und Christ? Militärkolonne in voller Fahrt. Die Panzer, die Patrouillen in der Innenstadt. Also sind die Straßen leer. Ab heute regiert das Militär. Nach militärischen Interesse. Kriegszustand! Wer hat Plätze aus der Tür? Kriegszustand! Wer starb und wer das Papier? Kriegszustand! Gas oder Elektrik warte? Kriegszustand!